vor deinem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Katzen ausgebuht, so wie du. 20 Katzen sind so viel wie ein kleines Rind. Für Metzger sind kleine Rinder gut, so wie du. So wie du ist alles, was diese Welt uns gibt. Und Pitbull-Terrier werden von ihren Müttern sehr geliebt. Das ist gut, so wie du. Schwedenrätsel steht vor deinem Haus in einem Erdbeerbeet und wird von 20 Wörtern ausgebuht, so wie du. 20 Wörter sind so viel wie ein warmer Wind. Für Blumen sind warme Winde gut, so wie du. So wie du ist alles, was diese Welt uns gibt. Von Erdbeerbeete werden von ihren Müttern sehr geliebt. Das ist gut, so wie du. So wie du. Und Frieden sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Johannes Erbecher, DDR-Hymne. Am 7. Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Für die einen ein Grund vielleicht noch zum Feiern, für die anderen ein Grund zum Draufspucken, für uns ein Grund zum Nachdenken. Wie gesagt, vor 70 Jahren, Tag der Republik in der DDR, im Gebäude der Deutschen Wirtschaftskommission in der Leipziger Straße in Ost-Berlin, wurde am 7. Oktober 1949 in der sowjetischen Besatzungszone unter dem Motto »Es lebe die Nationale Front« die Deutsche Demokratische Republik, DDR, gegründet. Damit bestanden 4,5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Kernterritorium des Deutschen Reichs zwei deutsche Staaten. Wie ging man dabei vor? Das Prozedere war so: Der von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, dominierte Deutsche Volksrat erarbeitete 1948 und 1949 unter dem Vorsitz von Wilhelm Pieck, dieser Mann lebte von 1876 bis 1960, die Verfassung einer zu gründenden DDR. Der Volksrat erklärte sich am 7. Oktober 1949 auf seiner 9. Tagung zur provisorischen Volkskammer im Sinne der von ihm am 19. März 1949 beschlossenen Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Der 7. Oktober wurde als Tag der Republik, der Staatsfeiertag der DDR. An diesem Tag traten Kampfgruppen der Arbeiterklasse auf. Die Partei und Staatsführung nahm Militärparaden ab, alle 5 Jahre erschienen Sonderbriefmarken. Letztmals wurde der Tag der Republik 1989 gefeiert. 1990 trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Hier gibt es nun natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen und Perspektiven. Es gibt Leute, die sagen, das war eine super Erfolgsgeschichte, dieser Beitritt. Andere sagen, das war eine Übernahme. Das war ein Ausbeuten und ein Niedermachen der DDR und ein Lächerlichmachen ihrer ganzen Existenz und so weiter. In der Jungen Welt haben wir heute auf Seite 2 einen Artikel bzw. ein Interview. Da geht es um die Beschäftigung mit der DDR. Da gibt es ein Gespräch mit Herrn Ringo Ehland. Bürgerliche Medien, so die Junge Welt, geifern gegen DDR, die heute vor 70 Jahren gegründet wurde. Linke muss sich mit Geschichte beschäftigen. Ein paar Worte zu dem Autor dieses Interviews bzw. dem Interviewten. Ringo Ehland, der ist 1978 geboren, ist Vorstandsmitglied des Vereins Unentdecktes Land. Frage: Heute vor 70 Jahren wurde die DDR gegründet. Was macht die Erinnerung an dieses Datum für Sie relevant? Herr Ehland, zunächst muss man feststellen, dass die Gründung der DDR alles andere als ein historischer Sieg war. Vielmehr war sie die Konsequenz aus dem Versäumnis, das Potsdamer Abkommen, von den Siegermächten ausgehandelte Regelung zur Nachkriegsordnung Deutschlands, in ganz Deutschland umzusetzen. Mit der DDR-Gründung konnte die Regierung wenigstens in einem Teil des Landes Realität werden. Für alle, die damals dafür eintraten, dass es nie wieder einen deutschen Faschismus und einen Krieg von deutschem Boden ausgeben darf, war das wiederum ein großer Erfolg. Das war aus meiner Sicht 1949 das Besondere. Hier wurde erstmals ein neuer Weg in der deutschen Geschichte beschritten, der sich vom vorherigen, der von Weltkrieg zu Weltkrieg führte, fundamental unterschied. Diese Perspektive ist insofern von Bedeutung, als wir heute in einem Land leben, das wieder Kriege führt. Frage: 2019 jährt sich auch der Mauerfall zum 30. Mal. Seit geraumer Zeit läuft das mediale Dauerfeuer diesbezüglich. Tenor: Freiheit auf der einen, Unrechtsstaat auf der anderen Seite. Lässt sich auf solche historischen Daten überhaupt nüchtern zurückblicken? Herr Ehland, sicherlich. Die Schlagseite der Berichterstattung ist gravierend. 99,9% der zur DDR veröffentlichten Meinungen sind negativ. Allerdings wissen wir auch, dass das mitnichten repräsentativ für das Denken der Bevölkerung ist. Vor kurzem hatten wir eine 8-tägige Ausstellung über die Geschichte der DDR auf dem Berliner Alexanderplatz. In den Gesprächen mit den Menschen dort fiel auf, dass die Daten, ob 7. Oktober, 3. Oktober oder 9. November, gar nicht so wichtig sind. Auffällig war zudem, wie differenziert die Meinungen zur DDR sind, die uns begegneten und wie interessiert ein Großteil der Menschen ist. Wie sehr ist die Debatte vom Schwarz-Weiß-Denken geprägt? Ich kenne niemanden, der ernsthaft behauptet, es sei alles gut oder alles schlecht gewesen, abgesehen von innenpolitisch aufgeladenen Debatten, in der einem zum Beispiel der nach Berlin gekommene Bayer die Welt erklärt. Die meisten machen es sich aber nicht leicht. Die Desinformationsschlacht, die die andere Seite führt, wird dagegen zunehmend durchsichtiger. Wer in der DDR gegen das System war, ist immer ein Held. Alle anderen sind Mitläufer, wenn nicht Täter. Das ist extrem einfach gestrickt, wie in der billigen Netflix-Serie. Ihr Verein Unentdecktes Land thematisiert die Perspektive der Generation, die die DDR höchstens noch aus Kindheitstagen kennt. Was zeichnet diesen Blickwinkel aus? Antwort: Wenn das eigene Leben aus mehr bestehen soll als aus Arbeiten, Essen und Schlafen und man außerdem mit den politischen Verhältnissen in der Welt nicht einverstanden ist, dann ist der Blick über den Tellerrand unglaublich interessant. Nicht nur die in der DDR errungenen Siege sind lehrreich, sondern auch die Niederlagen und Unzulänglichkeiten. Eine Linke, die sich nicht mehr für dieses große Wissen und die vielen Erfahrungen interessiert, ist zum Scheitern verurteilt. Meine Generation bekam vor allem mit, wie sich in den Familien im Laufe der Zeit die Themen geändert haben. Früher war es die Datsche, der Urlaub oder das Porzellan, was man nicht bekommen hat. Letztlich Lappalien. Nach 1990 war es dann die Mieterhöhung, die Stromrechnung und die wegbrechenden Arbeitsplätze, die das Leben der Menschen geprägt haben. Diese Entwertung im Sekundentakt, die war zu spüren, egal wie alt man war. Seit Ihrer ersten Aktion auf dem Alexanderplatz 2014 hat Ihr Verein an Zulauf gewonnen. Wen sprechen Sie mit Ihrem Ansatz an? Herr Ehlert, wir erschließen uns unser Bild der DDR anhand detaillierter Quellenarbeit. Damit haben wir für viele, gerade junge Menschen, eine interessante Alternative geboten zu den bisherigen Identitätsmöglichkeiten. Entweder braver Bundesbürger oder AfD-wählender Ossi. Das ist eine zentrale Aufgabe der politischen Linken, über die DDR und die linke antifaschistische Geschichte zu sprechen, mit allen Höhen und Tiefen. Das war ein Interview, Beschäftigung mit der DDR, das Herr Jan Gräve für die Tageszeitung Neue Welt mit Herrn Ringo Ehlert geführt hat. Das ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins Unentdecktes Land. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda, and Niemann's Land. Wenn die Gummiknüppel schlagen, Steine und Helikopter fliegen, werde ich mit dir im Blaulicht zwischen den Knüppeln und den Steinen liegen. Und ich werde zu dir sagen, ich hab zwei Tickets und noch ein bisschen Geld. Kommst du mit mir mit zur letzten Rock'n'Roll-Show der Welt? Kurz bevor das Licht ausgeht, nimmst du meine Hand und sagst, die Leute sehen aus wie aus dem Playboy und wissen trotzdem, was in der Nido steht. Ein Scheinwerfer leuchtet, suchen durch die Menge, als wären wir zwei unter vier. Dinosaurier liebt man nur, weil sie ausgestorben sind. Und dann fängt die Band an zu spielen. Und 100.000 Gitarren in 100.000 Songs haben die Kriege zwar nicht beendet, aber dafür gesorgt, dass wir wieder zusammenkommen. Und das Weltall singt sein einsames Lied, damit du niemals vergisst. Mir ist kalt, ich habe Durst und will nach Hause, wo immer das noch ist. Als würde es um alles gehen. Und ich denk an dich und all die Kriege. And the song remains the same. Das Konzert ist zu Ende. Ein Bulldozer reißt die Halle ab. Dann bauen sie einen Rossmann und ein Schlecker daneben.

der legendäre kleine Mann, der immer litt und nie gewann, der sich gewöhnt an jeden Dreck, kriegt er nur seinen Schweinespeck und träumt im Bett vom Attentat, den hab ich's. Träumt im Bett vom Attentat, den hab ich satt. Und überhaupt ist ja zum Schreien der ganze deutsche Skatverein, dies dreigeteilte deutsche Land, und was ich da an Glück auch fand, da steht auf einem anderen Blatt, ich hab es satt. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 135. Internationale Solidarität. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. En un infierno de terror fascista ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Januar 1937, Valencia. Valencia, drittgrößte Stadt Spaniens, eine zwar elegante, historisch bedeutsame und kosmopolitische Stadt, aber bislang doch eher verschlafen. Valencia hatte sich in diesem ersten Winter des Bürgerkriegs in eine Art Karawanserei verwandelt. Die Bevölkerung war durch Flüchtlinge, Beamte der hierher verlegten Regierung, Mitläufer und Journalisten um das Dreifache angewachsen. In den palmenbestandenen Straßen wimmelte es von Uniformierten. Die früher heiligen Stunden der Siesta waren vom kriegsbedingten Gewimmel verdrängt. Hier konnte man zu jeder Tageszeit alle möglichen Leute treffen. Hier war der Krieg und alles, was mit dem Krieg zusammenhing, in aller Munde. Und zum damaligen Zeitpunkt muss Valencia sicher ein guter Aufenthaltsort für Gerda Taro gewesen sein. Sie war, nach einem kurzen Zwischenstopp in Paris, von Italien zurückgekehrt, und jetzt hielten sich beide, sowohl sie als auch Capa, wieder in Spanien auf. Capa war nach Madrid gegangen, obwohl dort gerade nichts zu passieren schien, und Gerda blieb in Valencia. Eines Tages saß sie in einer Ecke der Lobby des Hotels Victoria, einem Nest von Korrespondenten, Regierungsvertretern, Spionen, Waffenhändlern und undurchsichtigen Frauen, wie ein amerikanischer Schriftsteller es beschrieb, und unterhielt sich bei einem Glas Wein mit einem exilierten deutschen Komponisten, Hans Eisler, einem Mitarbeiter von Bertolt Brecht, der nach Valencia gekommen war, um ein Konzert mit seinen Liedern zu geben. Lieder, die nicht nur für die Soldaten der internationalen Brigaden, sondern auch von ihnen selbst gesungen werden sollten. Bei anderen Gelegenheiten traf sie mit Alfred Kantorowicz zusammen, einem weiteren deutschen Emigranten, der in Paris mit Gustav Regler und Willy Münzenberg zusammengearbeitet hatte und jetzt von einem Büro in Valencia aus die französische und deutsche Ausgabe der Frontzeitung Volontäre der Freiheit besorgte. Beide, Kantorowicz wie Eisler, waren weitgereiste, deutsch sprechende, antifaschistische Intellektuelle. Sie vermittelten Gerda das Gefühl, dass sie an einem Unternehmen mitwirkte, das über die Grenzen des Fotojournalismus hinausging, und dass sie außerdem eine Persönlichkeit war, die mehr war als nur die unbekannte Hälfte von Robert Capa. Denn ihre geniale Schöpfung dieser Profirolle hatte sich nur zu erfolgreich entwickelt. Capa war tatsächlich ein berühmter Fotograf geworden. Doch dieser Markenname wurde jetzt überwiegend mit dem Mann assoziiert, der ihr Geliebter und Partner war. Gerda Taro war nur mehr ein Anhängsel. Sie bekannte Ruth Zerf gegenüber, dass sie das als beleidigend empfand. Capas aktuelle Reportagen aus Madrid hatten seinen Ruf als Fotograf von Kampf und Gefahr weiter gefestigt. Er hatte Anteil an den Gefahren und dem Heroismus der antifaschistischen Freiwilligen, hatte Rigards im Begleittext stolz verkündet. Von Gerda erschienen in diesem Monat Fotos auf der Titelseite der beiden Zeitschriften Einheit und Unité. Doch in beiden Fällen handelte es sich um Fotografien von Kindern. Berührende Human Interest Fotos, keine martialischen Schlachtenbilder. Wenn sie solche Fotos schießen wollte, dann musste sie eine andere Kamera verwenden. Die Rollei war zu klobig und unhandlich, ihr Einsatz zu aufwendig. Was sie wirklich brauchte, außer der Erwähnung ihres eigenen Namens, war eine Leica. Wie diejenige, die Capa benutzte. Januar 1937, New York. Hemingway verließ den Zug Florida, New York, an der Pennsylvania Station und nahm ein Taxi zum Barclay Hotel, dem kleineren, intimeren, aber nicht weniger eleganten Nachbarn des Waldorf Astoria. Eine Menge Dinge waren zu erledigen. Zuerst begab er sich zu seinem Verlag, drei Blocks entfernt von der Fifth Avenue. Dort musste er Maxwell Perkins gestehen, dass der Key West Roman noch nicht fertiggestellt war. Ja, es war ihm klar, dass er Perkins telegrafiert hatte, das Manuskript sei abgeschlossen. Doch Arnold Gingrich, der einen Teil davon als Fortsetzungsroman in Esquire bringen wollte, hatte jede Menge lästiger Fragen gestellt. Einige bezogen sich auf die Ähnlichkeit von Romanfiguren mit realen Personen, unter anderem Dos Passos, die womöglich einen Rechtsstreit vom Zaun brachen, wenn der Text in seiner jetzigen Form herauskam. Hemingway sagte Perkins, er könne auf Gingrichs Beanstandungen eingehen, aber nicht vor Juni, denn er müsse sein Versprechen einlösen, nach Spanien zu gehen, egal wie Perkins darüber dachte. Perkins hatte bekannt, er sei überzeugt, dieser rechte General müsse gut sein, und er hatte seinen berühmten Autor verschiedentlich gedrängt, seinen Plan, über den Krieg zu berichten, aufzugeben. Bis dahin, so Hemingway, könnte Perkins ja eine Kurzgeschichte lesen, Exile, von einer bemerkenswerten jungen Autorin namens Martha Gellhorn. Das könnte als Beitrag für das Scribner's Magazine in Frage kommen. Nach seinem Besuch im Verlag ging Hemingway in die Büros der NANA, Nana, wo er einen Vertrag unterzeichnete, der ihm für Texte, die er aus Spanien schickte, $1,000 pro Story zusicherte oder $500, wenn der Beitrag als Telegramm übermittelt, also gekabelt wurde und aus dem kurzschriftlichen Kabbalesisch in normale Prosa übersetzt werden musste. Das war ein ungewöhnlich hohes Honorar, aber schließlich war er ja auch ein äußerst berühmter Schriftsteller. Er machte noch beim Medical Bureau of the American Friends of Spanish Democracy Halt. Dort stellte er sich als Vorsitzenden für deren Aktion zur Verfügung, Spenden für Sanitätsfahrzeuge einzutreiben. Schließlich besuchte er seine Schwägerin Virginia Pfeiffer in ihrem neuen Apartment. Zwischen den beiden brach ein Streit wegen Hemingways Hang zur Untreue aus, wegen seiner Gleichgültigkeit den Gefühlen Paulines gegenüber und seiner Entscheidung, nach Spanien zu gehen. Einen Großteil seines New York-Aufenthalts widmete er allerdings einer unerwarteten schriftstellerischen Aufgabe, dem Begleitkommentar für die zweite Hälfte von Spain in Flames, dem Dokumentarfilm, den John Dos Passos, Archibald MacLeish und Joris Ivens zusammenstellten. Dos Passos arbeitete am Skript für die historische erste Hälfte, konnte aber die zweite Hälfte über die ersten Monate der Kämpfe nicht rechtzeitig bis zum Erscheinen des Films Ende des Monats fertigstellen. Wo Hemingway nun schon einmal hier in New York war und angesichts seiner von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Aktionen für NANA und für die Krankenwagenspendenaktion, könne er denn die Sache nicht übernehmen? Man würde ihm einen Assistenten zur Verfügung stellen, den 24-jährigen kubanisch-amerikanischen Schriftsteller Prudencio de Pereda, den man bereits für einen ersten Entwurf engagiert hatte. Hemingway kannte ihn ja bereits. Der Junge hatte ihm über 2 Jahre lang ehrfurchtsvolle Fanbriefe geschrieben und im letzten Dezember hatte Hemingway schließlich angeboten, ihm Geld zu leihen, damit er nach Spanien gehen und gegen Franco kämpfen konnte. »Wenn du nicht getötet wirst, kriegst du fantastisches Material«, belehrte ihn Hemingway. »Aber wenn du getötet wirst, dann stirbst du für eine gute Sache.« De Pereda hatte das Angebot nicht angenommen. Hätte es doch unter anderem bedeutet, dass er womöglich keine Gelegenheit mehr haben würde, dem von ihm so verehrten Schriftsteller persönlich zu begegnen. Nun kam er also für zwei kurze Tage im Januar ins Barclay und legte Hemingway das Rohmaterial vor, das dieser in den Kommentar zu Spain in Flames hineinhämmern konnte. Die Nähe ermutigte den jungen Autor, seinem Helden noch ein Manuskript seiner Kurzgeschichten zur Lektüre zu geben und schüchtern anzufragen, ob er Hemingway nach Spanien begleiten dürfe. Doch zu seiner Bestürzung mochte Hemingway die Geschichten nicht, und noch brüsker sprach er sich gegen Peredas Eignung als Kriegskamerad aus. »Du bist kein Kämpfer«, sagte Hemingway herablassend, »und noch nicht einmal geeignet für den Einsatz im Gebiet hinter der Front.« Glücklicherweise steckte de Pereda diese Abfertigung mit Haltung weg. Seine Zeit mit Hemingway bezeichnete er als den Höhepunkt meines Schriftstellerdaseins. Dos Passos und MacLeish aber waren so zufrieden mit dem Skript für Spain in Flames, dass sie Hemingway die Frage stellten, die ihnen bereits seit Dezember im Kopf herumging, ob er nicht vielleicht mitarbeiten, richtig mitarbeiten wolle an der Originaldokumentation, die sie in Angriff nehmen wollten, diejenige, bei der Joris Ivens Regie führen würde. Ivens war schon nach Spanien unterwegs, um Vorbereitungen zu treffen, aber Hemingway würde ja in absehbarer Zeit auch dorthin aufbrechen und könne sich dann mit Ivens in Verbindung setzen, was er denn davon hielte. Hemingway sagte zu. Nicht wegen Ersetzen, auch nicht wegen eingespannten Verbrechen. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 135. Eine Niemandsland-Produktion, 2019. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg, von Amanda Vail, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Susanne Held. Titel der Originalausgabe: Hotel Florida. Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Farrar, Straus und Giro in New York 2014. Die deutsche Ausgabe ist erschienen bei der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart 2015. No pasarán. Pasaremos. Das war ein Kapitel unserer Hörserie Es lebe der Tod, die Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges. Heute ging es um das Jahr 1937 und um das Schicksal der Intellektuellen und der Künstler und der Fotografen, Journalisten, die aktiv am Bürgerkrieg entweder mitgemacht oder in ihn eingegriffen haben oder ihm zu linken Darstellungen und republikanischen Darstellungen im Ausland verholfen haben. Ich mache mal gerade den Mikrotest mit Werner und dann gibt es ein paar Neuigkeiten. Jo. Jo, also wie gesagt, den Mikrotest haben wir jetzt gemacht. Werner wird uns gleich begrüßen. Doch kurz noch ein paar Worte zur DDR. Die hat ja heute ihren 70. Gründungstag. Das war der 7. Oktober 1949, wie wir eingangs auch geschildert und mit vielen Fakten dargelegt haben. Da schreibt Frau Burger-Kalinowski in der Jungen Welt heute einen sehr langen Artikel. Da geht es um die heutige Sicht auf die damalige DDR. Es geht um Geschichte, dass auch die Linke ihre Geschichte erkennen muss, in allen Höhen und Tiefen, mit allen Fehlern und allen Vorteilen. Damals hatte man ja gesagt, das Problem der Menschen in der DDR war, sie bekamen kein Porzellan, sie bekamen keine vernünftigen Westklamotten. Heute haben sie Freiheit, aber ihr Problem ist, sie bekommen keine Wohnung. Sie haben keine Krankenhäuser, sie haben keine Kindertagesstätten, sie haben prekäre Löhne und viele landen im Abseits und im Aus. Das Jahr 2019, Deutschland und seine Daten, 1949 Gründung der DDR, 1989 Wende und Ende. Eine dritte Jahreszahl muss immer mitgedacht werden, 1939, der Überfall auf Polen, Zweiter Weltkrieg, Holocaust. Will man die historische Beziehungskette vollständig, gehört auch 1919 dazu, das Jahr der verratenen Novemberrevolution. Das ganze 20. Jahrhundert trägt Narben aus Zeiten und Verbrechen und Verluste von Elend, Tod und Schmerz und Hoffnungen. Jede Zahl führt ins Heute. Auf der Suche nach der gewesenen Zeit, 70 Jahre, 30 Jahre. Was bleibt, was verändert das Leben, was vergisst man nie? Und ich empfehle Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Artikelserie in der Tageszeitung Junge Welt. Da geht es in drei Teilen um alle diese Fragen. Ich werde jetzt keine weiteren Artikel oder Auszüge aus diesen Texten vorlesen, aber ich rate Ihnen dringend, da reinzugucken. Ich begrüße erstmal Werner. Hallo. Hallo, grüß Gott. Wie hast du denn den 70. Jahrestag heute Morgen begangen, am 7. Oktober? Hast du da Ernst Busch aufgelegt zu Hause oder? Oder Sparwasser, das Dorf von Sparwasser, dir nochmal angeguckt? Wie hieß die Hymne damals noch? Auferstanden aus Ruinen. Hier, haben wir sie. Achtung. Okay, das ist mir eine Punkrock-Version der offiziellen DDR-Hymne. Der Text stammt übrigens von Johannes R. Becher. Ja, also das ist jetzt 70 Jahre her, ne? Und seither ist es dann bis 1989 der Tag der Republik gewesen, dieser 7. Oktober 1949, wo die Volkskammer da dann die Verfassung der DDR verabschiedet hat und damit war die DDR gegründet. Und ja, es ging, also mir sagen diese Kürzel da noch was, DDR und BRD und VEB. So. Und dir auch, ne? Aber heutzutage vielleicht immer weniger. Leute, junge Leute in Deutschland, und da will ich dann gleich hinweisen auf das Mittwochskino vom Goethe-Institut. Diese Woche, übermorgen, gibt es den Film Goodbye Lenin von Wolfgang Becker. Also ein Muss, der würde ich sagen, ist aus oder? Dem Jahr 2003, aber macht immer noch Spaß, den zu sehen. Und also wer da noch einen Nachholbedarf hat zu diesen Dingen, BRD, DDR, empfiehlt sich dieser Film gut. Es spielt so in 89, 90, kurz nach dem Mauerfall. Und da muss man doch fast zwei Stunden lang immer schmunzeln beim Gucken, ne? Ja, also wie gesagt, übermorgen um 19.30 Uhr, Mittwoch im Goethe-Institut, original mit spanischen Untertiteln und natürlich gratis. Goodbye Lenin. Mal kurz den Wetterbericht vom heutigen Montag, dem 7. Oktober 2019. Ein Blick aus dem Fenster sagt uns, es ist mittlerweile aufgeklärt, es ist hell geworden. Eine leicht angefahlte Herbstsonne blickt da über die Stadt. Der Touristenstrom hat ein wenig nachgelassen, aber zu meiner Enttäuschung nicht viel. Sobald man hier auf der Plaza San Jaume ist, knubbeln sich da die Massen schon wieder. Ich habe gedacht, das nimmt jetzt ein bisschen ab. Letzte Woche war es auch ein paar Tage so. Aber jetzt haben wohl die Ryanair-Flugzeuge mit verdoppelter Wut ihre Fahrt wieder aufgenommen, ihre Flüge wieder aufgenommen und werfen jetzt mit verdoppelter Wut die Massen hier über die Stadt her. Die Kreuzfahrtschiffe haben auch wahrscheinlich mit riesiger Wut jetzt wieder Menschenmassen ausgespuckt, die sich vom Hafen in riesigen Mengen hochwälzen, die Ramblers, und dann nichts, keinen Stein auf dem anderen lassen, können wir nicht sagen, sondern keinen Euro auf dem anderen lassen. Ja, man hört auch ziemlich viel Deutsch jetzt hier. Sehr viel Deutsch, haben die Herbstferien, ne? Ja, ja, vielleicht sowas. Kartoffelferien. Ich hab sogar noch dann irgendeinen Deutschen hier im Studio erwartet heute, aber der hier bis hier... Der wird nächste Woche kommen, der hat das aber nur zugesagt. Einer. Einer. Nur ein Deutscher. Ja. Also, ich sage nochmal, anstatt den Bauern bei der Kartoffelernte zu helfen auf den Feldern, werden die Kinder jetzt alle nach Barcelona geschickt aus Deutschland. Kinder meine ich von 8 bis 47. Die 8- bis 47-jährigen Kinder werden alle nach Barcelona geschickt. Wir haben viele gehört hier im Zentrum, es wird sehr viel Deutsch gesprochen. Gestern auch habe ich eine deutsche Bemerkung gemacht und neben mir dreht sich ein Mädchen um und antwortet mir. Dann habe ich gesehen, die war eine Deutsche. Also Spaß beiseite, wir wünschen allen diesen Leuten natürlich trotzdem sehr viel Vergnügen, sehr viel Spaß hier in Barcelona, die uns gerade hören. Wir wollen keineswegs den Eindruck erwecken, wir hätten etwas gegen diese Menschen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn wir junge, ältere, deutsche, russische, isländische Leute sehen. Nur, wir wiederholen immer wieder, dieser Massenstrom wird sehr unangenehm für die Einheimischen und das muss man auch in Rechnung tragen. Das heißt, Leute kommt, aber kommt in Maßen und respektiert natürlich, was ihr hier seht und quartiert euch bitte in Hotels ein und nicht in den Zimmern und Wohnungen von den Menschen, die dann aus der Stadt raus müssen. Das ist ein offizieller Aufruf. Ja, für die, die sich gerade überlegen, ob sie jetzt noch nach Barcelona fahren sollen oder nicht, ich würde sagen, ja, jetzt genau ist der richtige Zeitpunkt, weil ich meine, solche Sachen wie Sagrada Familia oder das Picasso-Museum oder das Barça-Museum im Stadion von Barça oder der Parc Gaudí, die Sachen sind ja immer da, da braucht man keine Angst zu haben. Aber was jetzt diese Woche geboten wird und vielleicht Anfang nächster Woche, das ist was Besonderes, ein Spektakel, was man so normalerweise als Tourist nicht mitkriegt, ne? Das wären dann die Die Urteilsverkündigung. Die was? Die Urteilsverkündigung. Die Urteilsverkündigung, genau, bei dem Prozess gegen die angeklagten katalanischen Politiker, die also im Knast sitzen, jetzt genau 2 Jahre lang, oder die im Exil sind. Jetzt der Tribunal Supremo, der oberste Gerichtshof, will jetzt endlich sein Urteil aussprechen, wie gesagt, Ende dieser oder Anfang nächster Woche. Ja, die werden angeklagt, warum? Rebellion, Ungehorsam, Aufruhr, Widerstand, wir werden sehen. Ja. Jedenfalls geht es um die Organisation von diesem lächerlichen Referendum da vor 2 Jahren. Und jetzt, je nachdem, was das Gericht sagt, sind die zu erwartenden Strafen, je nachdem, was ihnen, wozu sie verurteilt worden, zwischen 22 Jahren, ne, kann alles passieren. Ne. Du hast letzte Woche was gesagt, aber nicht ins Mikro. Du hast etwas gesagt, was du dir erhofftest, was das Urteil sein sollte. Ja, ja. Ein salomonisches Urteil. Wenn ich Richter wäre, zum Glück bin ich es nicht, aber Werner Salomon, dann würde ich die genau zu so viel verurteilen, wie sie jetzt schon in Haft sitzen. Und damit ist gut. Ne? Aber ich bin einverstanden. Das wäre natürlich den hiesigen Nationalisten immer noch zu viel. Und die spanischen Nationalisten in Madrid, die würden auch aufschreien, das geht ja nicht, nur 2 Jahre und jetzt kommen die raus. Naja, gut, also ich finde auch, Knast für diese Leute ist ein Unding eigentlich. Ne? Man hätte ruhig abwarten können nach diesem Referendum, dann was sie dann machen. Wenn sie behaupten, ein Referendum gewonnen zu haben, was sind ihre nächsten Schritte? Ne? Und da wäre es dann immer noch Zeit gewesen. Ne? Aber gut, dann jeweils die PP-Regierung in Madrid unter Rajoy damals noch, die haben dann, die sind genauso Provokateure wie die Nationalisten hier. Ne? Die haben dann gesagt, nein, jetzt wir holen die große Keule raus und haben dann den Artikel 155 der spanischen Verfassung angewendet. Das Vaterland ist in Gefahr und haben dann die katalanische Autonomie außer Kraft gesetzt, ne? Und haben dann die spanische Polizei und das Militär, also die Policía Nacional und die Guardia Civil nach Katalonien geschickt. Und dann gab es diese bekannten Prügelszenen am Tag des Referendums, wo die Polizei brutal auf die Zivilbevölkerung eingeschlagen hat, die eben nur ihr Stimmchen da abgeben wollten. Und haben dann auch diese Politiker verhaftet. Und wie gesagt, also alles das hat beigetragen zu einem neuerlichen Aufschwung der katalanischen Nationalisten hier. Und jetzt mit diesem Urteil, je nachdem wie das ausfällt, ist wieder das Gleiche zu erwarten. Ja. Das genaue Datum ist nicht bekannt oder wird geheim gehalten. Warum? Weil wenn die genau wüssten, an welchem Tag das Urteil gesprochen wird, dann könnten sie ihre spontanen Proteste und Reaktionen hier eben noch besser und noch effektiver organisieren. Aber es gibt ein Datum offiziell, ich habe es öfter jetzt gelesen, es ist fast in aller Munde, der 15. Oktober soll es sein. Ha. Das ist überall rausgekommen. Genau, das würde ja noch passen, der 15. Oktober, weil das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Das ist genau der Tag, wo sie den damaligen katalanischen Ministerpräsidenten standrechtlich erschossen haben, die Frankisten am 15. Oktober. Na gut. Luis Companys. Was habe ich gesagt? Ja, ja, hast du richtig gesagt. Ich habe nur den Namen erwähnt. Du hast gesagt, den damaligen Ministerpräsidenten, ja. Luis Companys. Ob sie so viel Feingefühl haben, das dann gerade an dem Tag nicht zu machen oder es genau bewusst gerade deshalb am 15. Oktober machen, da weiß man auch nicht. Ne? Viele von den alten und neuen Frankisten, die sitzen ja in der Justiz und sind Richter und Staatsanwälte. Also wenn das solche Hardliner sind, dann kann man da das schon erwarten auch. Ne? Und es gibt ja neue Schwenks auch in der Stimmung unter den Politikern und in den politischen Parteien. Jetzt hat ja Albert Rivera das Veto gegen Pedro Sanchez aufgehoben und hat ihm offiziell seine Unterstützung angeboten. Und das ist natürlich eine Wende, die jetzt kurz vor den Wahlen, also kurz vor den Wahlen im November, eine Wende, die die ganze Angelegenheit genommen hat, die man in Betracht ziehen muss, wenn man das neue Schachbrett jetzt betrachtet, wie die Figuren da stehen. Es gibt also eine ungeheure Spaltung bei Podemos. Pablo Iglesias laufen jetzt reihenweise die Leute weg. Die Frau Bescanzos, zum Beispiel, das war die Gründerin eigentlich von Podemos, die lässt sich nun für die Partei von Errejón, also von Pablo Iglesias Widersacher, für Galizien aufstellen, soweit ich das weiß. Und das sind alles Dinge, die spaltet die Linke jetzt. Das kann die Linke schwächen oder stärken. Ich würde sagen, das schwächt die Linke, weil die summieren sich nicht. Wenn dann beide Parteien unter 5% kriegen oder nur 2-3% oder nur 4-4 statt 8%, dann gewinnt der andere Kandidat und dann kommen die automatisch raus. Und solche Geschichten werden da passieren. Das hatten die PP und Ciudadanos schon erlebt und das kann die Linke auch erleben. Und deshalb kann sich vielleicht schon sogar Pedro Sanchez von einer kleinen linken Partei verabschieden und ist vielleicht sogar gezwungen, mit Leuten wie Ciudadanos oder sogar, was jetzt im Gespräch ist, mit der PP eine große Koalition zu machen. Grotesk, aber so ist es. Ja, also konkret zu dieser Abspaltung jetzt von Podemos, die heißen Más España. Das sind, nee, más país. Pardon, ja. Ah, ja, ja, ja. Ein sehr wichtiger Unterschied. Más país ist etwas anderes so als más España, weil España, ja, der Name, ist den Nationalisten praktisch so als Gütesiegel, ja, vorbehalten, den würden die Linken so nicht benutzen. Mehr país heißt, sie treten doch für die Einheit des Landes auf. Das, ja, ja, beinhaltet diese Formel, ne? Dieser Slogan. Ja. Der der andere, also das von dieser neuen Formation Mas, dieser Errejón ist ja auch einer von den Gründungsmitgliedern von Podemos, mit dem Monadero, der Vescanza und Iglesias, und also dass die sich gegenseitig Stimmen wegnehmen, das ist schon klar, aber auch glaube ich, dass das der sozialistischen Partei schaden wird, obwohl also die werden immer noch mehr Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl, aber doch nicht mehr so, wie es die letzten Umfragen gesagt haben. Also die zweifelnden Sozialisten, die werden da schon diesen Errejón da wählen, aber jedenfalls, die werden wohl auch die 5% Hürde überwinden, und Podemos sowieso. Bei Podemos ist die Frage, landen die auf dem dritten oder auf dem vierten Platz mit zwischen Ciudadanos. Aber gut, wie auch immer. Also zu dem Urteil ist klar, egal was da rauskommt, das wird einen Einfluss haben, auch auf die Wahlen, und fällt dann mehr oder weniger auch zusammen mit dieser einen Woche Wahlkampf, die sie jetzt genehmigt bekommen haben. Aber von hier aus, von der Unabhängigkeitsbewegung, die wollen diese sogenannte Tsunami lostreten. Am Tag der Verurteilung, Verkündung des Urteils, wollte ich sagen, da sind also Protestaktionen in ganz Katalonien vorgesehen, abends um 20 Uhr, und da kann man schon alles Mögliche erwarten, und da ist es ja auch schon schön dunkel. Und dann an den drei darauffolgenden Tagen soll das ganze Verkehrsnetz in Katalonien lahmgelegt werden. Die wollen da von 5 verschiedenen Punkten im Landesinnern, also aus dem La Catalunya Profunda, aus der Provinz, wollen sie 5 Kolonnen in Marsch setzen, die dann 100 Kilometer jede Kolonne Richtung Barcelona marschieren soll. Und mit Fackeln? Ja. Das ist jetzt die Frage. Der Marsch, ja, mit, ja, Fackeln auf die Hauptstadt. Ja, ja, ja. Das also klingt die, natürlich nicht sehr. Die Organisatoren da, diese ANC, Assemblea Nacional de Catalunya und Òmnium, die haben also schon gesagt, ganz ausdrücklich, dass sie dadurch, durch diese 5 Kolonnen, die auf Barcelona marschieren, dass sie da Parallelen aufzeigen wollen zur Feldherrenhalle. Frühjahr 1930, aha, wo Mahatma Gandhi in Indien gegen den britischen Kolonialismus protestiert hat. Oder auch zum Marsch auf Washington 1963 gegen die Rassentrennung in den USA, also mit Martin Luther King. Ich meine, von dem ist ja noch in Erinnerung seine Rede, ne? I had a dream. Und was die Organisatoren da nicht erwähnt haben, ist der Marsch auf Rom von Mussolini, ne? Und oft kann man ja schließen auf das, was jemand denkt, indem man untersucht, was er nicht sagt. Oder bei Gandhi und Luther King ist es ja klar, was deren Traum war. Von Mussolini weiß man es auch. Ne? Und jetzt, wenn also ANC und Omnium, diese Massenorganisationen, diesen Marsch auf Rom nicht erwähnen, kann man daraus schließen, dass sie das, was sie im Kopf haben, irgendwie was mit Mussolini zu tun haben? Ja, das ist eine Sache, die betrifft die Definition, die Selbstdefinition. Die sehen sich natürlich als demokratisch, legitim, friedlich. Sie vertreten das Gute, das Reine und das Wahre. Und die anderen, eben das Madrid, ist das Faschistische, das Böse, das Schlechte, das Undemokratische. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken führt natürlich zu sehr grotesken Verrenkungen bei manchen Leuten. Was noch geplant ist, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, ein sogenannter Generalstreik. Nur dieser Generalstreik wird wieder ein Streikchen sein, weil es gibt nur zwei separatistische kleine Gewerkschaften, Minderheitsgewerkschaften, die zu diesem Streik aufrufen und dann auch nur zaghaft. Sie können natürlich nicht zu einem Streik wegen den Urteilen des Prozess aufrufen, die arbeitende Bevölkerung dazu aufrufen, die Arbeit niederzulegen, die Räder stillstehen zu lassen. Das geht nicht. Sie rufen dann so von hinten rum zu einem Streik gegen die Arbeitsmarktrechtsreform auf. Man weiß natürlich, das ist eine Mogelpackung, das weiß jeder. Aber sie haben dadurch versucht, die Mehrheitsgewerkschaften zu ködern. Aber UGT und Comisiones Obreras und alle anderen Gewerkschaften, CNT, die haben ihnen schon abgesagt, die haben abgewunken und haben gesagt, ist doch klar, was ihr wollt, da können wir nicht mitmachen. Außerdem ist der Independentismus der erste, der alle Gesetze abschmettert von den Linken, die sich gegen diese Gesetze gerichtet haben die letzten Jahre. Was wollen die also? Innerhalb von den großen Gewerkschaften, also von Comisiones und UGT, wird das aber auch diskutiert. Und soviel ich weiß, wollen die das dann den einzelnen Sektion überlassen, zu entscheiden, ob sie da mitmachen oder nicht. Also wenn in einem konkreten Sektor zum Beispiel innerhalb der gleichen Gewerkschaft die Independentistas die Mehrheit haben, dann würden die da aufrufen zum Streik. Und wenn die anderen die Mehrheit haben, dann eben nicht. Ne? Die wollen da also denen wohl schon irgendwie freie Hand lassen, das auf einer unteren Ebene selber zu entscheiden. Und das ist ja auch okay, solange die nicht, dann, wenn sie da mitmachen oder auch bei der Demonstration dann mitmachen, ihre Gewerkschaftsfahnen mitbringen. Ja, ein weiterer Punkt, eine weitere Maßnahme dieser Leute, besonders vom ANC, ist eine Art Wirtschaftsboykott gegen Spanien. Man soll also nicht bei spanischen Firmen, in spanischen Läden und keine spanischen Produkte kaufen. Das sagen sie nicht so, sie sagen das andersrum. Kauft nur bei eindeutig katalanistischen, independentistischen Firmen, Geschäften, Läden, die sich ganz klar zu uns bekennen. Also zum eigenen katalanischen Staat, zur katalanischen Republik, zu Puigdemonts großer Idee. Und das ist natürlich auch wieder ein sehr heikles Thema, dieses Kauft nicht bei Spaniern und dieses Wir schotten uns jetzt ab, so weit es geht, auf allen Ebenen. Und dann gab es noch diesen lustigen Aufruf von den Leuten von der CUP, die lehnen Spanien ja ab, die lehnen ja das spanische Parlament ab, den spanischen Zirkus, die spanischen Politiker. Aber jetzt hat Carles Riera, der Vorsitzende der CUP, aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen im November, an der Wahl für das spanische Parlament. Und dann hat man ihn gefragt, Herr Riera, was ist das denn jetzt? Sie haben doch immer zu Fundamentalopposition aufgerufen. Und dann hat er diesen weisen Satz gesagt, wir werden alles tun, um dieses Parlament zu zerstören und zu stören und auf unsere Art in Madrid das Chaos zu sehen. Tja, da kann man nur sagen, armer junger Mann, was willst du da machen? Du sitzt an deinem Parlament und schreist von vorne bis hinten oder machst es wie Rufian. Du holst dann eine Axt oder eine Brennschere raus und fuchtelst den Leuten damit rum oder einen Knüppel, einen Polizeiknüppel oder schreibst dir was auf den T-Shirt oder malst dir die Haare gelb an oder klebst dir etwas auf die Stirn. Wer weiß, was sie da machen. Oder wie Adolf Hitler, der hat ja auch schon mal ein Parlament kaputt gemacht, ne? Ja. Oder? Gut, also meine Damen und Herren, so sieht es mittlerweile aus hier in Katalonien. Auf der einen Seite verzweifelte Versuche, das, was sie einmal als Republik definiert haben, sichtbar zu machen, zu retten, ihren Anhängern gegenüber noch zu rechtfertigen, das, was sie alles machen. Und dann gibt es diesen Aufruf von Kim Torra zum zivilen Ungehorsam, der ist auch sehr lustig. Dieser Mann sagt also, wir dürfen dem Staat nicht gehorchen, aber er ist Teil des Staates. Er vertritt eine Institution des Staates. Er müsste sich also selber nicht gehorchen, beziehungsweise er müsste seine Leute aufrufen, auch ihm nicht zu gehorchen und sich gegenseitig nicht zu gehorchen. Also eine wirklich absolut groteske Situation, die da entsteht, weil Katalonien immer noch Teil des spanischen Staates ist. Und das auf irgendeine Art herauszulösen, mit Symbolen, mit Geschrei, mit irgendwelchen symbolischen Aktionen, das dürfte sehr schwer werden. Und da, wenn man auch nur eine Minderheit ist. Es sind ja wirklich nicht die über 50%, es sind immer unter 50% der Leute, die das machen. Und das ist ein großes Problem, das wir hier in Katalonien haben. Meine Damen und Herren, ein Lied und dann kommen die Nachrichten. Ich hatte vorhin ein Lied aus dem neuen Album von T.S. Ullmann gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Album ist absolut stark. Es heißt Junkies und Scientologen. Und ich bringe jetzt vor den Nachrichten noch das Lied Die Welt ist unser Feld. T.S. Ullmann. Es ist Montag, der 7. Oktober 2019. Es ist kurz nach 14 Uhr am frühen Nachmittag. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Bremerhaven. Kurz vor Einbruch der Polarnacht hat das deutsche Forschungsschiff Polarstern eine geeignete Eisscholle für seine einjährige Expedition durch die zentrale Arktis gefunden. An dieser etwa 2,5 mal 3,5 Kilometer großen Scholle lasse sich der Eisbrecher im Rahmen der Arktis-Expedition Mosaik festfrieren, teilte das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung am Freitag mit. Ein Jahr lang soll die Polarstern mit dem Meereis durch die zentrale Arktis driften. Die ersten Wissenschaftler hätten schon am 29. September auf die Scholle übergesetzt, um dort mit dem Aufbau eines Forschungscamps zu beginnen. In der Region kommt die Sonne ab Freitag 4.10 Uhr nicht mehr über den Horizont. Es beginnt die Polarnacht. 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 17 Ländern sollen schichtweise an Bord arbeiten, um das Klimasystem in der Zentralarktis wissenschaftlich zu erforschen. Die zweite Meldung kommt aus Berlin. Tausende sind bei der Demo für bezahlbaren Wohnraum. Unter dem Motto »Richtig deckeln, dann enteignen« – rote Karte für Spekulation – sind am Donnerstag in Berlin trotz schlechten Wetters mehr als 4.000 Menschen für bezahlbaren Wohnraum auf die Straße gegangen. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis von rund 50 Organisationen, darunter auch die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, die via Twitter über den Verlauf berichtete. Gegen 14 Uhr startete der Demozug am Alexanderplatz. Vor der SPD-Zentrale im Willy-Brandt-Haus fand eine Zwischenkundgebung statt, bevor die Teilnehmer weiter zum Kottbusser Tor zogen. Das Bündnis kritisierte, dass der Senat den Gesetzesvorschlag zum Mietendeckel an entscheidenden Stellen aufgeweicht habe. Mietsenkungen habe der regierende Bürgermeister Michael Müller in diesem Zusammenhang ausgeschlossen. Thema Handelskrieg. Washington. Die USA verhängen Strafzölle auf EU-Waren. Die USA werden wegen rechtswidriger Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus Strafzölle auf Flugzeuge und andere Importe aus der EU im Wert von insgesamt 7,5 Milliarden Dollar verhängen. Das meldete am Donnerstag die ARD. Bei der Einfuhr von Flugzeugen soll eine zusätzliche Abgabe von 10% erhoben werden. Bei Produkten wie Käse, Wein, Butter, Olivenöl und Kaffee wird ein Strafzoll von 25% erhoben. Die Sanktionen treffen demnach vor allem die Länder, die für die Airbus-Subventionen verantwortlich sind: Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Die Welthandelsorganisation WTO hatte am Mittwoch die Strafzölle genehmigt. Man muss dazu sagen, da sitzen ein paar Privatleute im Sessel, die sich lange Jahre kennen, die beste Beziehungen zur amerikanischen Regierung haben und die fällen dann das Urteil. So muss man sich das vorstellen, meine Damen und Herren. Denken Sie da nicht, da sitzen weise Männer, die gerecht aus aller Welt lange grübeln und ein salomonisches Urteil fällen. Potsdam. Der Brandstifter Mike Schneider, ehemaliger NPD-Politiker, ist am Mittwoch im Revisionsprozess zu insgesamt 9 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Alle Taten sind Ausdruck einer menschenverachtenden, fremdenfeindlichen Gesinnung, das sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann im Landgericht Potsdam. Schneider zündete nach Überzeugungen des Gerichts im August 2015 eine Sporthalle im brandenburgischen Nauen an, in der Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Dafür sowie die Sachbeschädigung des Autos eines polnischen Staatsbürgers sprach es eine Gesamtstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten aus. Für eine versuchte Nötigung und andere Taten wurde der 32-Jährige vom Gericht zu einer weiteren Gesamtstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt. Wer Berlin kennt und wer die Verhältnisse der 80er Jahre in Berlin kennt, der hat bestimmt schon mal was von dem Ausdruck Vermummungsverbot gehört. Das wurde in Berlin von rechten Senatsbürgermeistern ausgesprochen. Das ging so: auf einer Demonstration durfte man sich nicht das Gesicht bedecken. Hongkong hat es nun auch gemacht. Nach den gewaltsamen Protesten in Hongkong hat die Regierung ein Vermummungsverbot ausgesprochen. Die Regierung ist sehr stark von China abhängig. Deren Chefin Carrie Lam wolle ein Verbot von Gesichtsmasken bei öffentlichen Versammlungen in der chinesischen Sonderverwaltung durchsetzen. Das sagte der oppositionelle Abgeordnete, ein gewisser Ted Hui, am Donnerstag der deutschen Presseagentur. Das Kabinett wurde dann für Freitag zusammengerufen und wie die Zeitung South China Morning Post und der Fernsehsender TVB berichtete, wurde dann eine Notstandsermächtigung aktiviert. Hongkongs Polizeigewerkschaft forderte derweil die Verhängung einer Ausgangssperre. Wir erleben eine Serie derart massiver Tumulte, dass wir nicht arbeiten können ohne angemessene Maßnahmen und Unterstützung von höchster Stelle. Das sagte der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Junior Police Officers Association, Lam Chi Wai, am Donnerstag. Paris. Mit einem Wutmarsch haben Frankreichs Polizisten am Mittwoch in Paris für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. An der Kundgebung, zu der alle großen Polizeigewerkschaften aufgerufen hatten, beteiligten sich nach Veranstalterangaben rund 22.000 Menschen. Der Protestmarsch richtete sich auch gegen die geplante Rentenreform der Regierung. Aktivisten der Gelbwestenbewegung beobachteten den Protestmarsch am Pariser Bastilleplatz. Sie erinnerten daran, dass es seit Beginn der Proteste seit 10 Monaten auch Polizeigewalt gibt. Sie haben Dutzende Fälle dokumentiert, in denen Menschen durch Gummigeschosse schwer verletzt wurden. Eine Meldung aus Istanbul. Mit einer Schweigeminute für Jamal Khashoggi, Englisch Jamal Khashoggi, ist vor dem Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul des dort vor einem Jahr ermordeten Journalisten gedacht worden. Die UN-Sonderberichterstatterin zu außergerichtlichen Tötungen, Agnes Kayamar, mahnte: Niemand darf mit einem Mord davonkommen. Sie habe glaubwürdige Beweise für eine Verwicklung von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman in das Verbrechen gefunden. Der läuft nicht nur frei rum, sondern der schüttelt Merkel, Macron, Trump, diesen lustigen Boris Johnson mit seiner Blondmausperücke, schüttelt kräftig denen Leuten die Hände, schmiert die, bestellt Waffen in Deutschland und reist quietschvergnügt durch die Welt. Niemand nimmt den Mann fest. Ja, also das war das Letzte, was er sich jetzt geleistet hat, die Meldung kommt von gestern, dass er eben seine Truppen zurückzieht aus Syrien und gleichzeitig dem Erdogan aus der Türkei signalisiert, jetzt kannst du da einmarschieren und dann die Kurden bekämpfen. Also macht wieder ein neues Pulverfass auf, wo er praktisch sowieso, dass seine Hauptbeschäftigung ist, einmal da mit Saudi-Arabien, wie du gesagt hast, ne? Hände schütteln, gerade da, wo es jetzt vor kurzem diesen Anschlag gab auf die Raffinerien der Aramco im Jemen, angeblich die Houthi-Rebellen, aber Trump und natürlich die aus Saudi-Arabien auch, die wussten sofort, der Iran steckt dahinter. Das wäre ein Iran, also sowieso die Geschichte da mit den Tankern. Da, oder wie du vorher in Nachrichten schon gesagt hast, jetzt Strafzölle, ja, in USA, China, das geht ja schon länger. Und hier jetzt zur Europäischen Union war auch wieder, also wo der seine Finger hinlegt, passiert Scheiße, ja. Und jetzt natürlich die Weltwirtschaft, ja, die Weltwirtschaft, und das stimmt, ne? Dadurch werden die Exporte verunmöglicht, tendenziell jedenfalls, oder sinken. Und was das heißt, im jetzigen Moment, wo sowieso schon wieder alle wissen, dass die nächste Krise kommt, aber man versucht es noch zu verschönern und sich rauszureden. Also in Deutschland war jetzt im letzten Trimester schon Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt ist nicht mehr gleich, noch nicht mal mehr gleich geblieben, sondern leicht gesunken. Und wenn das jetzt im neuen Trimester nochmal passiert, auch wenn es nur ein geringfügiger Rückgang ist, dann ist Deutschland offiziell in der Rezession. Ja. Und die Zentralbanken auf der ganzen Welt kaufen Gold, ne? 100% mehr als im letzten Jahr. Besonders Russland, China, Türkei und viele andere Staaten, die nur ganz minimale Goldreserven haben oder jahrzehntelang überhaupt keine Goldkäufe getätigt haben. Ne? Das wäre ein Hinweis darauf. Die Börse jetzt hier in Spanien ist jetzt unter die 9000 Punkte gesunken. Früher hatte man Angst, sie könnte unter 10.000 Punkte sinken. Alles das weist darauf hin. Ne? Und Staatsanleihen kaufen für die Anleger, die Boni ist auch nicht mehr interessant, weil es da keine Rendite gibt. Und dann eben, das merken wir ja alle, investiert man in Immobilien. Also sinnlos Häuser, Residenzen, Luxuswohnungen anzukaufen, um damit zu spekulieren. Jetzt kam gerade die Meldung aus London, in London, von den ausländischen Investoren, also Wohnungsbesitzern, sagen wir mal, 80% dieser Wohnungen stehen leer. Ja? Also es ist ganz klar, was da passiert. Ja, und dann, wenn es so weitergeht, dann haben wir hier hoffentlich auch bald Verhältnisse wie in Hongkong. Schauen wir mal die offiziellen Nachrichten der ARD, die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesregierung weist Berichte über Abschwächung des geplanten Klimaschutzgesetzes zurück. Laut Spiegel werden im derzeitigen Referentenentwurf die Ziele deutlich aufgeweicht, etwa die CO2-Neutralität bis 2050 und bestimmte Kontrollmechanismen. SPD, Grüne, Linke und Umweltverbände kritisierten den Entwurf. Laut Umweltministerium bleibt der Kern des Vorhabens, die Ziele von 2020 bis 2030, voll wirksam. Weltweite Proteste des Klima- und Artenschutzbündnisses Extinction Rebellion. In Berlin und anderen Großstädten soll mit friedlichen Blockaden der Infrastruktur und anderen Aktionen Druck auf die Regierungen ausgeübt werden. In Berlin besetzten etwa 1000 Demonstranten die Straßen an der Siegessäule. Die Aktivisten verlangen unter anderem, dass der Klimanotstand ausgerufen wird. Sozialisten gewinnen Parlamentswahl in Portugal. Nach Auszählung der Stimmen erhielt die Partei von Ministerpräsident Costa knapp 37% der Stimmen. Zur Regierungsbildung ist Costa aber auf Partner angewiesen. Zweitstärkste Kraft ist die konservative Sozialdemokratische Partei mit 28%. Sieg für Opposition im Kosovo. Die vorgezogene Parlamentswahl hat nach Auszählung fast aller Stimmen die linke Partei Selbstverteidigung gewonnen. Hinter der Partei vom ehemaligen Studentenführer Kurti rangiert die moderat-konservative Demokratische Liga. Beide Seiten kündigten Koalitionsgespräche an. Deutsche Rüstungsexporte steuern auf Rekordhöhe zu. Bis Ende September stiegen die Ausfuhrgenehmigungen auf den Wert von gut 6,4 Milliarden Euro, obwohl Richtlinien verschärft wurden und der bisherige Großkunde Saudi-Arabien mit einem Exportstopp belegt ist. Die Exportzahlen nähern sich dem Spitzenwert von 2015 an. Das Wetter. Im Norden und Osten meist sonnig, in Ostseenähe einzelne Schauer. Sonst viele Wolken und im südlichen Bayern Regen. Höchsttemperaturen heute 7 bis 17 Grad. Eine kuriose Meldung über das Fahnenverbot vom Spiel Borussia Mönchengladbach bei Başakşehir, Istanbul. Beim Europa-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach bei Başakşehir, Istanbul, mussten Gästefans ihre Fahnen abgeben. Warum? Grund: im Stadtwappen enthaltene christliche Symbole, da war ein Kreuz zu sehen. Das will sich Sportdirektor Eberl nicht gefallen lassen. Max Eberl ist seit knapp 11 Jahren Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Er hat die Polizei in Istanbul wegen abgenommener Fahnen und Fanfahnen am Rande des Europa-League-Spiels scharf kritisiert. Am Rande des 1:1 bei diesem Club, ein von Erdogans Leuten gegründeter Club, den gibt es erst seit 2014, erst seit ein paar Jahren, nahmen Polizisten den Borussen-Fans einfach die Fahnen ab, weil diese sogenannte christliche Symbole gezeigt hätten. Dabei handelte es sich um das Stadtwappen Mönchengladbachs, in dem unter anderem ein Kreuz abgebildet ist. Dies brachte Eberl in Rage. Der 46-Jährige sprach von Polizeidiktatur und kündigte an, sich bei der UEFA beschweren zu wollen. Das macht mich extrem traurig, dass wir 2019 in Europa solche Zustände haben, dass die Polizei diktieren kann, welche Fahnen mit ins Stadion kommen. Diese Regel gibt es nicht, sagte Eberl. Nach Clubangaben war es vor dem Spiel schon zu Rangeleien gekommen. Zwei Borussen-Fans waren vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, weil sie angeblich Polizisten geschlagen haben sollen. Videoaufnahmen sollen allerdings das Gegenteil beweisen. Für Unmut sorgte auch der Zwang, für die rund 1400 Gladbacher Fans in Bussen anzureisen. Unsere Fans bereichern diesen toten Tanz hier, dass hier zumindest etwas Stimmung aufkommt, und werden dann von Anfang an drangsaliert, sagte Eberl in Anspielung auf die Atmosphäre beim erst 2014 gegründeten Club vor den Toren Istanbuls. Das sind für mich bizarre und groteske Bilder und Szenen, die man heutzutage in Europa nicht mehr erwartet. Das hat nichts mit Europapokal zu tun. Das ist Polizeidiktatur. Vielleicht ein paar Worte über Julian Assange. Wer kümmert sich noch um diesen Mann? Wir wissen aber, der Gesundheitszustand von Assange hat sich sehr stark verschlechtert. Der Vater und die Partei Die Linke fordern Bundesregierung auf, Druck auf London zu erhöhen. Dissident nicht gleich Dissident. Russische und chinesische Oppositionelle werden in der Bundesrepublik hofiert und als mutige Kämpfer für die gerechte Sache dargestellt. Aber Whistleblower wie Edward Snowden, Chelsea Manning und Julian Assange gelten als vogelfreie Verräter, sobald sie ins Visier der US-Justiz geraten. Assange, Journalist und Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, befindet sich seit April in britischen Gefängnissen, in britischer Gefangenschaft. Als unerträglich kritisierte die Bundestagsabgeordnete Sevin Dagdelen von Die Linke am Mittwoch in Berlin, dass sich die Bundesregierung überhaupt nicht für ihn einsetze. Die außenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion hatte zum Pressegespräch anlässlich des Berlin-Besuchs von Assanges Vater John Shipton eingeladen. Shipton war direkt aus London angereist, wo er seinen Sohn im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh besucht hatte. Der dort seit gut 50 Wochen Inhaftierte verbringt demnach 22 bis 23 Stunden am Tag in Isolationshaft. Assange werde der Zugang zu Büchern oder zu Online-Quellen verweigert, sodass er sich nicht gut auf seine im Februar erwartete gerichtliche Anhörung vorbereiten könne. Es ist einfach erschreckend, brachte der Vater die Haftbedingungen auf den Punkt. Julian Assanges Gesundheitszustand habe sich deutlich verschlechtert. Er habe 15 Kilo abgenommen und befinde sich auf der Krankenstation. Bislang habe die Gefängnisleitung nur 2 Stunden Besuchszeit pro Monat zugelassen, so Shipton, inklusive der Beratungen mit Anwälten. Ja, notfalls bleibt ihm immer noch ein Ausweg, so zu enden wie Ulrike Meinhof, die sich selber ins Genick geschossen hat, von hinten. Nee. Oder sich aufgehängt hat, Entschuldigung. Ja, das ist so die offizielle Version. Die hatte heute Geburtstag am 7. Oktober. 1934 wurde sie geboren und wäre jetzt eben heute 85 geworden, wenn man sie nicht aufgefunden hätte, aufgehängt in ihrer Zelle, im Mai 1976 war das in Stuttgart-Stammheim im Knast. Sie wurde also nur 42, ja. Und dann, wenn Assange auch so enden sollte, dann wird sich wahrscheinlich wiederholen, was damals bei Ulrike Meinhof stattgefunden hat. Ne? Die hat also schon damals die Staatsanwaltschaft, schon bevor die Leiche obduziert war, gesagt, schon das Ergebnis Selbstmord, präsentiert. Das war Selbstmord. Ne? Dann hat die Familie, also die Schwester von Ulrike Meinhof, dann noch eine zweite Obduktion beantragt, haben sie auch bekommen. Aber die Resultate der ersten Obduktion durften sie nicht einsehen. Auch verdächtig mindestens ist, dass kein Abschiedsbrief gefunden wurde. Dass sofort zwei Tagen danach ihre Zelle renoviert wurde. Ja, so schnell sind sie normalerweise nicht. Ne? Und ja, dann später hat eine Untersuchungskommission dann, weiß nicht mehr, zwei, drei Jahre später festgestellt, dass es Widersprüche gab zwischen den Resultaten der ersten und der zweiten Obduktion. Ja, und genauso schlau sind wir heute immer noch. Und wenn das mit Assange passieren sollte, da wird sich dann das gleiche Spektakel wieder wiederholen. Vermutlich. Ne? Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 7. Oktober 2019, Montag. Notícies de Barcelona, a Niemandsland. Separatismuskonflikt. Der geflohene Ex-Präsident Puigdemont rief am Montag von Brüssel aus seine Anhänger hier in Katalonien zum ökonomischen Boykott gegen Spanien auf. Und der von ihm ernannte Nachfolger Quim Torra erklärte, dass man ohne Ausreden in Richtung eigener Staat weiterschreiten solle. Am zweiten Jahrestag des illegalen Referendums von vor zwei Jahren, also 2017, versammelten sich zahlreiche Independentista-Anhänger, um schon im Vorfeld der Mitte Oktober anstehenden Gerichtsurteilsverkündung zu protestieren, wenn die spanische Justiz eine Gruppe führender Separatistenführer wegen Rebellion, Aufstand, Veruntreuung von Staatsgeldern usw. verurteilen wird. Bemerkenswert waren an diesem vergangenen Montagabend die Fackelzüge, die Torchas, mit denen hunderte Katalanisten aufmarschierten, dies sowohl im Zentrum von Barcelona als auch in Girona und anderen Teilen des Landes. Sehr straßenkämpferisch gaben sich dort eine große Gruppe Demonstranten, die vermummt mit Kapuzen, Rauchfackeln und separatistischen Kampfschreien auftraten. Sie hielten im Stil linker Straßenkämpfer des Schwarzen Blocks ein Transparent hoch. Achtung, das war auch lustig. Zwei Jahre danach, El Combat Continua. Die Schlacht geht weiter. Auffällig, was mir aufgefallen ist, sie sagen nicht La Lucha, der Kampf geht weiter, sie sagen die Schlacht geht weiter. Es gab nämlich hier in Katalonien eine Gruppe, das war die Terrajuda. Das war eine, könnte man sagen, kleine Terrorgruppe, die versucht hatte, mit spektakulären Anschlägen auf sich aufmerksam zu machen. Insgesamt, so urteilt El Periódico, die Tageszeitung El Periódico de Catalunya, seien es weniger stark besuchte Demonstrationen wie noch die vergangenen Jahre gewesen. Währenddessen ist in Regierungskreisen in Madrid als Reaktion auf die Kampagne zum zivilen Ungehorsam der Generalitat von der Aktivierung des Paragraf 155 die Rede. Mit diesem Artikel aus der spanischen Verfassung ist es der Zentralregierung in Madrid jederzeit möglich, die autonome Regierung und Verwaltung Kataloniens ganz oder in Teilen unter Aufsicht oder unter Zwangsverwaltung zu stellen. Bleiben wir beim Thema Protestkultur. In Barcelona mobilisierten ANC und CDRs, das sind die zivilen Kampfarme und kulturellen Kampfarme der Independentista-Bewegung, ca. 18.000 Demonstranten, die mit Estelada-Fahnen, gelben Schleifen und den bekannten Parolen 1. Oktober, Ni Olvido, Ni Perdón zur Delegation de Gobierno zogen. Dort verhinderte ein starkes Polizeiaufgebot die Annäherung an das Gebäude. Eine Gruppe von Demonstranten trübten allerdings die ansonsten bis dahin friedliche Ansammlung, indem sie eine Journalistin von Telecinco beschimpften und mit einer Flüssigkeit bespritzten. Und dann riefen, fora de aquí, raus hier, aus unserem schönen Katalonien, meinen sie natürlich, weil sie eben Spanierin ist und für einen spanischen Sender berichtet. Eine Nachricht aus der Fun City, weniger Touristen. Wir merken nichts davon, aber das ist die offizielle Statistik. Nach Katalonien gelangten im August 2019 2,4 Millionen Touristen, 3,1% weniger als im Vorjahr, heißt es. Dies geht aus der letzten Veröffentlichung des INE, das ist das Instituto Nacional de Estadística, könnte man vergleichen mit dem Bundesstatistikamt, hervor. Als Gründe für den leichten Rückgang der Touristenzahlen um 0,92% in ganz Spanien nennt das Statistische Amt hier in Spanien folgende Faktoren. Einmal der Konjunkturrückgang in Deutschland, dann das Brexit-Chaos in Großbritannien, auch die Pleite von Thomas Cook, der großen Reisegesellschaft, und das Ausweichen des Massentourismus auf andere Ziele, die man wieder als etwas sicherer betrachtet, wo eben dschihadistische Attentate gegen Touristen stattfanden, aber jetzt lange nichts passiert ist. Das wären die Türkei, Tunesien oder Ägypten. 20,1 Millionen Touristen kamen allein im Juli und August dieses Jahr nach Spanien. Nur in 2 Monaten. Kommen wir zum Thema Crime City Barcelona. Gegen 58 Mitglieder einer Bande, die in Barcelona sogenannte Narcopisos organisiert und betrieben hat, wurde von der Staatsanwaltschaft am Montag vergangener Woche jetzt Anklage erhoben. Es handele sich laut Justiz um eine stark organisierte und streng hierarchisierte Bande mit dem Ziel des illegalen Drogenhandels und der Begehung weiterer Delikte. Weitere Delikte waren hier Waffenbesitz, unerlaubter Waffenbesitz natürlich, Erpressung, Raub, Körperverletzung und so weiter. Alle diese Delikte werden ebenfalls der Bande angelastet. Die von Dominikanern beherrschte Bande wurde im Oktober letzten Jahres in einer spektakulären Polizeirazzia, wir hatten auch darüber berichtet, an der über 700 Polizeibeamte teilnahmen, verhaftet. Es kommt wieder was Lustiges, Werner. Achtung, das wird dir gefallen. Es gab wieder einen spektakulären Uhrenraub. Ich habe den Artikel gelesen und wir haben uns kaputt gelacht. Zwei französische Staatsbürger, Achtung, die am Dienstag im offenen Sport-Mercedes über den Paseo Juan de Borbón in der Barceloneta fuhren, denen soll eine Uhr im Wert von angeblich 200.000 Euro vom Handgelenk gerissen worden sein. Jemand habe dem Fahrer die Uhr vom Handgelenk gerissen, als der mal kurz irgendwie an der Ampel stand oder was, und sie seien damit geflohen. Es sollen mehrere Täter gewesen sein, die Arabisch gesprochen hätten. Die Polizei ermittelt. Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Erinnerst du dich noch an die Manta-Fahrer-Witze? Ja, ja, ja. Also einer der Arm aus dem Fenster, ne? Ja, immer wenn er in die Garage reinfährt, warum hat seine Garage so in ungefähr in der Höhe, wo das Autofenster ist, einen roten Streifen, weil er immer den Ellbogen raushängt, ja, beim Reinfahren in die Garage. Ja. Aber der war ja dann noch intelligenter, der Manta-Fahrer, als diese französischen Touristen da. Ne? Ja, ich glaube, das riecht sehr stark nach Versicherungsbetrug. Ne? Ah, vale. Also eine okay. andere Erklärung habe ich dafür nicht, weil so blöd kann man ja nicht sein, die Uhr aus dem Fenster baumeln zu lassen und warten. Es gab ja diese urbanen Legenden, diese Leyendas Urbanas aus Südamerika, wo dann Leuten mit der Machete der Arm oder die Hand abgehackt wurden, um an die Uhr zu kommen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Die grassierten so in den 90er Jahren durch die Gerüchtewelt. Gut. Noch einmal Thema Pressefreiheit in Katalonien. Berufsverbände und Gewerkschaften sowie auch die Organisation Reporter ohne Grenzen verurteilten in einer Presseerklärung die Angriffe auf Reporterinnen von TV Uno, das ist das spanische Staatsfernsehen, und Telecinco beim Independentista-Marsch durch Independentista-Aktivisten auf das Schärfste. Demonstranten hatten gerufen, ¿Por qué no te vas? Warum haust du nicht ab? Aus Katalonien natürlich. Auch wurden Flüssigkeiten, wie vorhin auch berichtet, auf die Reporters waren jeweils Frauen geschleudert, gespritzt und geworfen. Mal wieder das leidige Thema Menas. Wer durch Barcelona spaziert, sieht sie wirklich jeden Tag. Sie stehen zu 5, 6, 7, 8, 9 an den Ecken, haben sich gerade modische Kleidung gekauft und warten auf eine Gelegenheit, auf alles Mögliche, um ein Stück von diesem schönen Leben zu ergattern, wenn ich das mal elegant ausdrücken darf. Das hieße natürlich auch eine Uhr, eine Handtasche oder sonst etwas. Viele müssen sich auch prostituieren und die meisten, wenn sie unter 18 sind, stehen natürlich unter Aufsicht der Generalitat de Catalunya. Wegen des heftigen Widerstandes der Anwohner werde es laut Shakir Al-Homrani, das ist der Beauftragte der Generalitat für Familie und soziale Angelegenheiten, der sich auch um diese Menas kümmern soll, immer schwieriger, überhaupt nur Unterkünfte für die sogenannten Menas zu bekommen. Diese Menas sind unbegleitete nordafrikanische Jugendliche, zu 98,9% sind die männlich, das sind junge kleine Männer, kleine Männlein, die nach Katalonien kommen. Zwischen 2017 und 2018 gelangten ca. 2500 von diesen jungen Menschen nach Katalonien. Die meisten stehen laut Gesetz unter der Fürsorge der Landesregierung Kataloniens, der Generalitat. Die verfügt aber weder über genügend Geld, über genügend Personal noch Räumlichkeiten, um diese große Anzahl der Menas zu betreuen. Homrani erklärte gegenüber der Presse, dass ultrarechte Parteien die Menas als Kriminelle stigmatisieren würden. Das Problem ist aber, dass viele nun wirklich kriminell werden und das ist ein großes Problem, das die Bevölkerung hat und das ist einer der Hauptwidersprüche hier, wo die rechten Parteien ihren Hass auf Ausländer und Araber und Moros und Marokkaner züchten. Dieses Problem muss also von vielen Seiten angegangen werden. Weiter. Elektrorollerspaß. So. Der Elektrorollerspaß heißt, man geht hier durch die Straßen Barcelonas und plötzlich saust von links, von rechts, von vorne, von hinten, sausen diese Elektroroller, manchmal mit 25, 30 Kilometer Stunden Geschwindigkeit an einem vorbei. Manchmal streifen sie einen noch und man denkt manchmal, huch, wenn ich jetzt einen falschen Schritt getan hätte, wäre der Typ mir voll in den Rücken gefahren. Albert Batier will sich dafür aussprechen und es gibt da hier eine Erlassvorlage im Rathaus von Barcelona, dass Elektroroller in Barcelona anmeldepflichtig sein müssen und ein Nummernschild erhalten sollen. Batier plant ein Treffen mit dem Verkehrsministerium und die Elektroroller sollen in Zukunft versicherungspflichtig werden, von den Bürgersteigen verschwinden und auch eine Altersbegrenzung für den Gebrauch dieser Elektroroller soll eingeführt werden. Da flitzen also Kinder mit rum. Und die haben nun wirklich oft keine Ahnung, wie man mit den Dingern umgeht, besonders im dichten Straßen- und Stadtverkehr. Thema katalanische Antifaschistin. Die spanische Antifaschistin, Republikanerin und ehemaliges Mitglied der Resistance, Neus Català, erhielt am vergangenen Freitag in Paris eine Straße mit ihrem Namen, Allee Neus Català. Die Widerstandskämpferin, die auch im KZ Ravensbrück gefangen war, starb im April dieses Jahres im Alter von 103 Jahren. Zur Einweihung der Allee Neus Català waren sowohl Vertreter der spanischen Regierung als auch der Generalitat hier von Katalonien sowie Angehörige der Frau gekommen. Margarita Català, die Tochter der geehrten Verstorbenen, erklärte: Meine Mutter sprach für die Zukunft, damit der Faschismus niemals mehr wiederkehrt. Und die letzte Meldung, dann kommen wir zum Thema Kino. Es gab eine Demo gegen die sogenannte Inseguridad. Immerhin 3.300 Personen demonstrierten am Samstag gegen die zunehmende Gewaltkriminalität in ihren Stadtvierteln. Für ein würdiges Viertel, lautete eine der Parolen der Demonstrantinnen und Demonstranten, die aus den Stadtteilen Besòs, Maresme, Forum und Ramla de Prim stammten. Kriminalität, Verwüstungen, Drogenkonsum und so weiter. Man kann diese ganzen Sachen alle gar nicht aufzählen. Die Bürger forderten Maßnahmen vom Rathaus und der Landesregierung, ihre Sicherheit zu schützen, ihre Stadtviertel zu schützen, ihre Straßen zu schützen. Die Drogenszene von der Haustür wegzuholen, wo es zu immer mehr Gewalttätigkeiten, Messerstechereien und unangenehmen Szenen kommt. Die Demo endete vor dem Departamento de Asuntos Sociales, also könnte man sagen vor dem Sozialamt. Namusa mwena okuve Uganda aba radio contraband FFM eranziramu ne namusa mwena aba Nimansland. Okay, ein Song, ein schönes Album, das ich heute mitgebracht habe. Es ist schon etwas älter, aber ich kram's immer wieder gerne aus und spiele mal ab und zu wieder ein Lied von diesen Jungs von Element of Crime, Psycho. Jenseits deines Zimmers ist unbekanntes Land, und im Hausflur lauert schon der Feind. Nur wenn du an der Wand klebst, steht keiner hinter dir. Geh nicht vor die Tür, geh nicht vor die Tür. Iss, trink, schlaf. Das ist heute nicht ein Tag. Das ist heute nicht ein Tag. In der U-Bahn stand dich fremde Menschen an, und alle wissen scheinbar mehr als du. Mach die Augen zu, dann sehen sie dich nicht. Glätte dein Gesicht, glätte dein Gesicht. Iss, trink, schlaf. Das ist heute nicht ein Tag. Das ist heute nicht ein Tag. Gestern warst du fröhlich und heute bist du froh, dass dein Gegenüber dich nicht schlägt. Wenn sich intelligentes Leben in dir regt, stell dich einfach tot, stell dich einfach tot. Das ist heute nicht ein Tag. Das ist heute nicht ein Tag. Esteu escoltant Niemands Land, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant. Wenn in deiner Nachbarschaft plötzlich ein Vintage Klamottengeschäft aufmacht, dann wird es höchste Zeit, dass du abhaust und dir irgendwo eine billigere Wohnung suchst. Denn das ist der erste Schritt zur Gentrifizierung. Wir haben den Film Push hier auf dem Tablett, denn der wurde hier uraufgeführt in Barcelona. Push, der Film zur Wohnungsnot, wurde am Donnerstag im Cine Gerona hier in Barcelona uraufgeführt. Push ist ein neuer Blick auf Städte wie New York, Berlin, Uppsala, Toronto und Barcelona und vielen anderen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander gemeinsam haben. Der Film, so Frederik Gerten, das ist der Regisseur, soll kein weiterer Film über die Gentrifizierung sein. Gerten ist der Regisseur, wie gesagt, von Push. Er sagt, was jetzt geschehe, sei noch schlimmer als bloße Gentrifizierung. Etwas Monströses und Unsichtbares. So definiert er den Cocktail aus Faktoren, die die Wohnraumpreise immer stärker in die Höhe treiben. Das Schlüsselmonstrum heißt Blackstone. Dieser Immobilienmoloch hat im vernünftigen, rationellen Schweden, da passt man ja auf, da ist man sehr auf der Hut, nur 4 Jahre gebraucht, um sich zum größten Immobilienbesitzer von Billigwohnraum aufzuschwingen. Auch in Spanien ist Blackstone der größte Immobilienbesitzer des Landes. 30.000 Wohnungen besitzt dieser Moloch Blackstone. 1.800 davon auf obszöne Weise von der Ex-Bürgermeisterin Madrids, einer gewissen Frau Ana Botella, ihres Zeichens Ehefrau des früheren rechten Ministerpräsidenten José María Aznar. Für, Achtung, 69.000 Euro pro Stück hat sie diese Sozialwohnungen verhökert bekommen. Der Film Push zeigt die fürchterliche Infrastruktur der Wohnraumübernahme durch die Investoren. In London etwa, das hattest du vorhin gesagt, Werner, ich glaube, das waren 80% aller von Ausländern gekauften Wohnungen, die stehen da einfach leer. Sie sind simple Investitionen zu Spekulationszwecken. Also, wie gesagt, Push, ein Film von Frederik Gerten. Ja. Hast du ihn schon gesehen? Nee. Ah, ich habe ihn im Internet mir angeguckt. Den kann man gucken, ja. Legal? Ist alles legal, ist auf YouTube. Ah, vale, okay, ich kenn mich da nicht so genau aus. Ja, und der Mann von dieser Bürgermeisterin für diesen Deal da mit dem Verkauf von öffentlichen Wohnungen an diese Spekulanten Blackstone, von dem Vorwurf Veruntreuung von Geldern, oder wurde sie jetzt freigesprochen natürlich, ja. Ihr Mann war übrigens Herr Aznar, der frühere, einer von den früheren Ministerpräsidenten, natürlich auch von der PP. Und der, wo er dann nicht mehr Ministerpräsident war, ist er ausgeschieden aus der Politik und ist sofort zu Cerberus gegangen, das ist ein anderer von diesen Spekulanten. Ja, das sind die Leute, die uns regieren. Gut. Übrigens auch Mitbombardierer vom Irak. Er war ja da als Trio der Azoren zusammen mit Tony Blair und Bush, haben sie da am Tisch gesessen, haben gefeixt in die Kameras und haben befohlen, dass die Armeen den Irak platt machen, bombardieren. Das Ergebnis haben wir heute. Ein kaputtes Land, kaputte Menschen, Millionen von Flüchtlingen. Ja, und niemand von denen wurde zur Rechenschaft gezogen. Folter, Elend, Not. Und hier, das Traurige ist eben jetzt, die Konsequenz davon ist, dass die jungen Leute heutzutage keine Familie mehr gründen können. Ne? Heiraten, Kinder, unmöglich, weil sie keine Wohnung finden. So ist die Situation. Und die sagen, wir tun alles für Spanien, wir haben das für Spanien getan. Ha, ha, ha, Schweinepriester. Hören wir mal in den Trailer rein von Push und dann gibt's noch ein paar andere Informationen zum Thema Kino. You know, the first sign that you're gonna have to leave your neighborhood is when vintage clothing shops show up. Then the housing value's gonna go up and then they're all gonna get the push. In the greater Toronto area of the last 30 years, housing prices have increased. In Toronto und Umgebung sind die Wohnungspreise um 432% gestiegen, sagt diese Frau. Für wen ist die Stadt überhaupt noch da? They want to raise the rent up to like $900. Sie wollen die Miete um $900 erhöhen. I have to make at least $100,000 a year. Ich müsste also über $100,000 im Jahr machen, um überhaupt noch wohnen zu können. Die fangen an, die Immobilien zu kaufen. Für sie ist das einfach nur eine tolle Geldanlage. It's gentrification. One reaction, an ironic reaction is, if only. Diese Frau meint, das Problem ist viel tiefer als reine Gentrifizierung. Ein Haus zu besitzen, ist nur noch dazu da, Geld damit zu machen. Es gibt neue Besitzer, wir wissen gar nicht, wer die sind, sagt dieser Mann, Olaf. Der ist ein Reinigungsangestellter, der weiß nicht mehr, wo er leben soll. Er hat sich jetzt in einen ausgeschlachteten Lieferwagen verzogen und wohnt auf der Straße. Die treffen sich in Steuerparadiesen, gucken sich die Statistiken an, Blackstone, wo gibt es Häuser, wo gibt es Wohnungen, und dann kaufen die die mit gewaltigen Finanzmassen auf. Gut, dieser Film also im Kino zu sehen und ja, hier in Barcelona uraufgeführt. Wir freuen uns, dass es Kinos gibt, die so etwas zeigen, und fantastisch, liebe Leute, geht da rein. Und dann werdet aktiv gegen Spekulanten, gegen Wohnungsnot. Was noch, Werner? Ja, gut, haben wir ja vorher schon gesagt, Mittwochskino, Goethe-Institut, Goodbye Lenin, 1930, Hauptdarsteller Daniel Brühl, also früher ging es immer um 8 Uhr los, aber jetzt in letzter Zeit um 7.30 Uhr schon. Und ja, also Daniel Brühl, das war, glaube ich, sein Durchbruch damals, seine Rolle in diesem Film. Und dann, was haben wir noch? Kein Film mehr, aber ein anderer Darsteller gehörte auch zum Thema Film. Arnold Schwarzenegger, der wurde an so einem Tag wie heute, an einem 7. Oktober 2003 gewählt zum Gouverneur von Kalifornien. Und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er danach noch den Schritt getan hätte und zum Präsidenten der USA. Das hat er aber nicht gemacht. Aber wenn wir uns den Terminator angucken, der jetzt gerade in Washington sitzt, wäre da vielleicht sogar noch Arnold noch besser gewesen. Ja, Achtung, und Arnie ist ein Grüner. Arnie hat sehr viel für den Umweltschutz getan und versucht in Kalifornien zumindest, wo er Gouverneur war, da einiges an Umweltbestimmungen durchzusetzen. Gut, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen raus. Ja, dann... Ja, tschüss Werner, wir müssen raus. Tschüss. Das war's, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen ein bisschen gefallen. Sie haben etwas gelernt, Sie haben etwas Neues erfahren und werden trotz der vielen Probleme, die wir Ihnen nun aufgezeigt haben, trotzdem noch glücklich und genießen den Tag und die Woche. Agur, adeo. Diese heutige Sendung kann man ab Mittwochabend im Podcast von Niemandsland nachhören unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur. Wally P auf dem Beat. E zum B zum O zum W auf dem Beat. Yeah, yeah. Zu viele weiße, reiche Jungs im Rap. Aha. Als wär's im fucking Golfclub Treff. Aha. Mach nicht auf Kanake, mach nicht auf Kanake. Scheiß auf deine Karre, deine Knarre, du bist kein Kanake, nein. Halt, ist es das, was ihr Amans wollt? Ja, einem Brudi, der die Felgen rollt. Ja, Haare schwarz und am Nacken gold. Ja, ist es das, was ihr Amans wollt? Erdogan und ich sind sicher keine Friends. Trotzdem sitz ich mit Özil immer noch im selben Boot, nein, selben Bands. Trotzdem sitze ich mit Özil immer noch im selben Band. Egal ob arme Kanaken oder reiche Kanaken. Wir sind und bleiben nun einmal die gleichen Kanaken. Euer fucking Entertainment. Ich frage mich, worüber will die Bits sonst reden? Wir entertainen, fahren durch die Straßen mit lautem Bass. Yes, dreh es auf, wir brauchen das. Yes, wir wissen, was ihr liebt, wir verkaufen das. Euer Döner, die Musik, sag, brauchst du was? Du bist ein Armmann, der beim Berber sitzt, trinkst ein Chai und willst den Hafti-Schnitt. Mach nicht auf Kanake, Junge, mach nicht auf Kanake. Sag so H, AMK, red normal, du bist kein Kanake. Nein, ihr Kopf. kopiert nur wie eine Druckerei. Rein, mein Shit, er ist pur, er ist zuckerfrei. Frei, mein Shit, er ist clean, fick die Polizei. Fly, super nice, wie ich in die Future reiß. Prophezei, Cloud Rap, der Sommer kommt. Sommer kommt, wir genießen klaren Horizont. Horizont, sammel, sammel alle ein. Pokémon, Pokémon, ein Freestyler. Rock the Microphone. Post mit deinem Jogger vor dem BMW. Bist ein Insta-Blogger, hey, ist okay, okay. Kunststudent, ja, du denkst, weil du Influencer kennst. Ich zeig jetzt zu jedem Trend, ich mein Friends sind deine Fans. Fick dein, fick dein, fick dein, fick dein, fick dein Attitude. Fick dein Attitude, fick dein Ego-Trip. Jeder weiß, dass du ein Emo bist. Zerlege dich wie Lego-Bricks, verstehst du mich? Jetzt sehe ich, dass du hier jedes Mädchen kriegst. Ich steh nicht auf Synthesis, geh runter, kiss die Klitoris. Redest über Spin, redest über Klicks, redest über dich. Frag mich, wer du bist, jeder weiß, du kriegst nix vor dem Geld, was du bringst. Dein Platten-Dealer Witz, du bist Deutschrap's Taylor Swift. Animator, Bitch, famous, goddamn. Fick alle Major Labels, goddamn. Man, New Delhi, India se. आप सबको नमस्कार करता हूं जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं निमस्तलंद रेडियो से शुभ दिया शुभ शाम शुभ रात्रि ein telefon das seit tagen schweigt mein gesicht das sich erschrocken neigt reklameschild das freudlos blinkt Eine Hand, die aus dem Taxi winkt. Der Parkplatz, der sich leert und füllt. Umarmungen, die einer anderen gibt. Der Zug, der heulend im Bahnhof hält. Ein Hund, der einsam sein Nachtlied bellt. Ein Zimmer, Mein Zimmer, ein Zimmer bei Nacht. Ich zieh durch die Straßen, weiß nicht, wo ich bin. Seh Menschen wie Schatten, frag wieder nach dem Sinn. In strömendem Regen, auf kaltem Asphalt. Wohin geht die Reise, wo find ich nur Halt? Bin endlich zu Hause, die Blumen verwelkt. Die Möbel noch die gleichen in meiner kleinen Welt. Ich blick aus dem Fenster und seh auf die Stadt und frag mich, ob sie mich lieb hat. Ein Zimmer, mein Zimmer, ein Zimmer bei